Deutschlandfunk, Sport aktuell. Wir bleiben beim Fußball. Es geht um Rechtsextremismus in Cottbus und beim Drittligisten Energie. In Cottbus hat sich ein kriminelles Netzwerk ausgebreitet. Es besteht aus Kampfsportlern, aus Sicherheitsunternehmen und rechten Hooligans. Mittendrin führende Köpfe der rechtsextremen Fangruppierung Inferno Cottbus. Es geht um Einfluss und Macht in der ganzen Stadt. Nach Recherchen des Rundfunks Berlin-Brandenburg gibt die sich neu formierende Mischszene immer mehr den Ton an. Mit Sturmhauben maskiert fahren mehrere Männer in einem weißen Porsche durch die Stadt, vorbei am Stadion der Freundschaft. In einer anderen Einstellung boxen Vermummte martialisch in Richtung der Kamera. Der neueste Videoclip des Rappers Bloody 32 aus Cottbus ist für Szenekenner geradezu überladen mit Symbolik und klaren Ansagen. Boxing Connection steht bei vielen auf der Kleidung. Ein bei Rechtsradikalen beliebtes Modelabel, ins Leben gerufen von einem vorbestraften Rechtsextremen, Kickboxer und Gründungsmitglied der Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus. Der Porsche gehört dem Chef eines Sicherheitsunternehmens, selbst Boxer und Akteur bei professionellen Kampfveranstaltungen, organisiert von Rechten. Beide Unternehmen haben nicht auf Anfragen reagiert. Brisant, als Subunternehmer schickt der Boxer in der letzten Saison Ordner in das Stadion der Freundschaft. Für gewöhnliche Fans oder auch für Fans, die sich gegen Rassismus engagieren, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Weil die Ordnungsdienste eigentlich diejenigen sind, an die man sich wenden können muss, wenn im Stadion was Rassistisches gesungen wird, wenn es einen gewalttätigen Übergriff gab. Wenn Fans das nicht tun können, sind sie im Grunde schutzlos. Robert Klaus ist ausgewiesener Hooligan-Experte. Er beobachtet die Szene in Cottbus schon lange. Wir haben eine Neonazi-Szene, wir haben eine Hooligan-Szene, wir haben das Kampfsportmilieu, wir haben das Rocker-Milieu. Die haben größtenteils Personalüberschneidungen, sind aber nicht ganz identisch. Und was jetzt passiert ist, diese Milieus sind sich daran einig, dass sie das Gewaltmonopol in Cottbus unter sich aushandeln, das heißt ohne den demokratischen Staat. Obwohl dieser sehr wohl ein Auge darauf hat. Beim brandenburgischen Verfassungsschutz ist Cottbus ein Thema. Genau diese Vermischung ist es, die Heiko Homburg Sorgen macht. Da kommt die Türsteher-Szene dazu, es gibt Bezüge auch zu Rockern. Das heißt, es ist ein sehr vielfältiges Gebilde. Und aktuell in Brandenburg ist diese rechtsextremistische Mischszene im Raum Cottbus der Hotspot. Es ist ein für uns als Verfassungsschutz ein toxisches Gebilde. Und dieses Gebilde reicht schon lange bis weit in die Stadt, sagt ein Mitarbeiter der Opferperspektive. Das, was da gerade in Cottbus passiert, ist, dass sowohl im öffentlichen Raum als auch im Gewerbe Inferno Cottbus immer präsenter wird. Dass es immer mehr Geschäfte gibt, die dieser Szene zugehörig sind, aber dass diese Leute auch im Stadtbild oder an den Türen von verschiedenen Clubs auftreten und da natürlich eine Kontrollfunktion ausüben. Hinzu kommt, es bestehen beste Verbindungen zu überwiegend polnischen Hooligan-Gruppen, zu nationalistisch organisierten Schlägertrupps. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr, sagt uns ein Informant, der aber unerkannt bleiben will. Deswegen haben wir seine Stimme nachgesprochen. Die unterstützen sich gegenseitig. Diese Verbindung nach Polen, aber auch in die anderen Länder. Die haben den Sinn, dass sie sich total schnell Leute hin und her schicken können, sich mobilisieren können. Ich sag's mal drastisch, wenn es hier in Cottbus hart auf hart kommt, dann können die 500 bis 600 Mann allererster Güte aufstellen. Es klingt gefährlich. Noch ist aber nicht von einer akuten Bedrohungslage auszugehen, beruhigt Verfassungsschützer Heiko Homburg. Sicherheit und Ordnung in Cottbus ist da noch aufrechtzuerhalten. Soweit ist es nicht. Aber wenn es nach diesen Akteuren geht, die arbeiten daran. Die wollen raus aus der Subkultur und viel stärker in Erscheinung treten. Und ich finde, Krake festsaugen in der Stadt und immer mehr Dinge bestimmen. Hört sich schlimm an. Das war ein Beitrag vom RBB über die rechtsextreme Szene in Cottbus. Der Name des Autors, der ist uns bekannt, aber aus Sicherheitsgründen nennen wir ihn an dieser Stelle bewusst nicht.